Kundgabe 6653. Empfangen durch Bertha Dudder am 25. und 26.09.1956. Von Gott berufene Verkünder des Wortes. Es ist wahrlich eine segenbringende Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, das von mir selbst seinen Ausgang hat. Denn die Menschen leiden Mangel daran, weil ihnen selten nur reine Wahrheit unterbreitet wird, weil ich selbst nicht mehr die Menschen ansprechen kann, solange der Verkünder meines Wortes nicht von mir selbst für dieses Amt erwählt wurde, wenn er selbst sich dieses Amt zugesprochen hat, ohne von mir aus dazu berufen worden zu sein. Das Verkünden meines Evangeliums, der göttlichen Liebelehre, ist unumgänglich nötig für die Menschheit, weil sie wissen soll um meinen Willen, um diesem gemäß auf Erden nun auch zu leben. Also werde ich jeden segnen, der sich mir zur Verfügung stellt und in meinem Auftrag die Mitmenschen belehret. Er muss aber zuvor von mir um meinen Willen erfahren. Oder er muss so beschaffen sein, dass ich selbst durch ihn die Menschen anreden kann, denen er mein Wort künden will. Ich kann ihn nicht für dieses Amt gebrauchen, wenn er eigenes Wissen verbreiten will, das er sich durch Studium erworben hat und von dem er glaubt, dass es die Wahrheit ist. Bevor er sein Amt antritt, muss er selbst sich erst mit dem verbinden, den er künden will. Er muss als rechter Knecht in meinem Weinberg zuvor die Befehle seines Herrn entgegennehmen. Er muss von diesem selbst die Anweisungen hören, um von diesem als Knecht angenommen und mit einer Aufgabe betreut zu werden. So wie es um irdische Angelegenheiten geht, ist euch Menschen dies ein selbstverständlicher Vorgang, dass jeder Untergebene von seinem Vorgesetzten Anweisungen entgegennimmt. Bei der Verkündigung meines Evangeliums aber lasset ihr euch oft genügen daran, was Mitmenschen euch unterbreiten. Den eigentlichen Herrn aber gehet ihr nicht um seine Instruktionen an. Ihr erhebet euch selbst auf einen Platz, den ich euch nicht angewiesen habe. Ihr nennet euch Vertreter Gottes oder Diener Gottes und stehet selbst oft nicht in direkter Verbindung mit ihm. Und die Leidtragenden sind jene, denen ihr mein Wort verkünden wollet, dem es aber darum an Kraft mangelt, weil nicht ich selbst durch euch reden kann zu ihnen, also sie nicht mein Wort hören, sondern eure eigenen Worte, die darum wenig Kraftwirkung haben werden, wenn nicht die Hörer selbst so innig sich mir verbinden, dass sie dann meine Stimme in euren Worten vernehmen. Darum aber segne ich jene, die ich berufen konnte, zur Lehrtätigkeit durch ihren eigenen Willen. Denn diese werden niemals eigenes aussprechen, sondern immer mich selbst zu Wort kommen lassen. Und so ich nun die Menschen anrede, werden sie merklich Kraft und Licht empfangen. In welcher Not sich darum die Menschheit befindet, weil zu wenige echte Vertreter tätig sind, das könntet ihr selbst erkennen an der Glaubenslosigkeit, die unter den Menschen Platz gegriffen hat, weil jene Worte nicht durchdringen, weil sie keine Wirkung haben auf die Zuhörer, weil ihre Verkünder nicht berufen wurden von mir, sondern nur sich selbst einen Beruf schufen, eine weltliche Anstellung unter geistigem Deckmantel. Von mir selbst berufene Verkünder meines Evangeliums werden niemals leere Worte gebrauchen, sondern immer lebendig reden, voller Überzeugungskraft und Eifer werden sie mich und meinen Namen vertreten und immer nur Wahrheit künden, die wieder überzeugen wird, wenn der Hörer Verlangen hat nach meinem Wort. Und eine solche lebendige Verkündigung wird auch erfolgreich sein. Es werden die Hörer das Wort in die Herzen dringen lassen und sich bemühen, auch Täter des Wortes zu werden, weil ich selbst sie anrede und meine Ansprache wahrlich eine andere Wirkung hat als nur Worte, die ohne Geist und Leben sind, wenngleich sie wiedergeben sollen, was ich selbst auf Erden predigte. Nur wenn meine Vertreter auf Erden es möglich machen, dass ich selbst durch sie reden kann, wird bei den Menschen ein Erfolg zu verzeichnen sein. Doch der leeren Wortverkünder gibt es weit mehr als solche, die lebendig sind und in meinem Geist predigen. Aber nur letztere können es zu Wege bringen, dass die Menschen erwachen und selbst lebendig werden, weil nur durch jene meine Geisteskraft wirken kann, die lebenerweckend ist, die das Tote zum Leben erstehen lässet. Und jene werde ich segnen, so wie sie für mich und mein Reich tätig sind. Amen.